المسألة الخامسة السادسة المسألة السابعة المسألة إيش الثامنة Wollen wir inshallah ta'ala beginnen? Na? Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Barakallahu fikum. Wir sind letztens haben wir den siebten Punkt erwähnt, oder nicht? Ja, die siebte Eigenschaft der Kuffar. Und heute, inshallah, erwähnen wir die achte und die neunte, inshallah, mit Allahs Erlaubnis. Wenn es sich ausgeht, die zehnte ist auch gut, aber schauen wir mal. Ihr wisst, um was es geht. Ihr wisst, worüber wir freitags und samstags reden. Wir reden über die Eigenschaft der Muschrikin damals, die Leute der Jahiliyyah. Ja? Und diese Eigenschaft der Kuffar, damals sind auch die gleichen Eigenschaften in unserer Zeit. Und leider, diese Eigenschaften können wir auch bei Muslimen finden. Diese Eigenschaft der Kuffar können wir auch heute bei den Muslimen finden. Wir können sie auch bei Brüdern finden. Wie gesagt, was ist der Sinn und Zweck dieser Vorträge ist, dass wir dem Hadith des Propheten s.a.w. folgen, wo er sagt, Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Wer einem Volk ähnelt, er gehört zu ihm. Ja? Und dieses Ähneln einem Volk ist was? Unterschiedlich. Manchmal ist es in Asludin, in Fundamenten der Religion. Wenn du da ihnen ähnelst, dann bist du aus dem Islam raus. Alas. Ja? Und es kann in anderen Sachen sein. Ja? Und das gilt auch nicht nur für Kuffar. Das gilt auch, ehrlich gesagt, auch für Ahlul Bid'ah. Ja? Du sagst, ich weiß, das machen nicht Juden und Christen und Buddhisten und Hinduisten, das machen Sufis oder das machen Schia. Man tashabbaha biqaumin in fahuwa minhum. Es ist auch verboten, dass du Ahlul Bid'ah ähnelst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Nehmen wir an, jemand kommt und bringt in die Moschee so eine, habt ihr das schon mal gesehen? Die Schia Mal'unin haben so ein Stein. Ja? So dünn und so aus Lehm, aus Erde von Kerbela, aus Irak. Ja? Und das bei jedem Gebet, das legen sie vorne und auf diesen Stein machen sie Sajda. Okay? Bei den Schia, die beten nicht auf Teppich, ja? Sondern sie beten auf so einen Stein oder auf Holzbrett oder sowas. Sogar ihre Sajadat, was sie haben. Okay? Ja? Die nähen ganz vorne, wo Stirn fällt, nähen sie so rein, weißt du, in solche Bambussprossen halt so, damit sie auf Dings. Und im Harem zum Beispiel, in Mekka und in Medina, beten sie absichtlich noch nicht auf Teppich, sondern sie gehen dort und suchen, wo Keramik ist halt, wo es keinen Teppich gibt, dass sie dort beten können. Wie auch immer. Jetzt kommt jemand und bringt so einen Stein mit in die Moschee. Er ist Ahli Sunnah, okay? Er hat Akidat und Tawhid, aber er sagt, ja, das habe ich, weißt du, und ich bete, ist das erlaubt? Nein, es ist haram. Das ist der Tashabbuh bi Ahlil Bid'ah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Jemand könnte über dich Takfir machen. Wir sagen schon, das machen nur Schia. Solche Taten machen Rafida ausschließlich. Sunniten machen sowas nicht. Er ist ein Schia. Und dann behandelt er dich auch als solchen. Du wirst sagen, Wallah, ich habe keinen Kufr oder Schirk begangen. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Ich habe... Dieser Stein ist auch nicht, ich mache das nicht, dass meine, wie heißt das? Dass mein Gebet mehr Bereke ist, weil das Erde von Kerbela ist und bla bla bla. Das gleiche gilt auch für Tesbih. Ja? Dass jemand grundlos Tesbih in der Hand hält und herumfuchtelt damit. Das ist Eigenschaft von Ahlul Bida. Ja? Oder dass jemand Tesbih auf Kopf trägt, hier, wie eine Kette, was manche Sufis machen. Ja? Manche Brüder machen das auch. Ja? Hat das von Sufis gesehen und gibt das Bi hier so, was der unterwegs ist. Das ist nicht erlaubt. Das ist der Shabuh bei Ahlul Bid'ah. Okay? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Wir also lernen diese Sachen, damit wir nicht diesen Kuffar ähneln. طيب. Wir sind gekommen bis zum achten Punkt. Sagt Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Al-Mas'ala al-Thamina, al-Istidlalu ala butlani Shay, bi'annahu lam yattabi'ahu illa du'afa. Diese Kuffar, diese Ahlul Jahiliya damals, wenn sie etwas, ihre Beweisführung, Istidlal, wenn sie etwas beweisen wollen, dass das falsch ist, wenn sie beweisen wollen, dass ein Weg oder eine Richtung falsch ist, natürlich, die meinen damit den Islam in diesem Sinne. Ja? بِأَنَّهُ لَمْ يَتَّبِعْهُ إِلَّا دُعَفَا. Sie sagen, Beweis, dass dieser Religion oder dieser Weg falsch ist, ist der, dass diesen Weg nur schwache Leute befolgen. Ja? Nur Schwächlinge. Ja? Verstehst du mich? Das ist Beweis, dass dieser Weg falsch ist. Wenn dieser Weg richtig wäre, dann würden wir es befolgen. Wir haben Stärke und Macht und sind Quraysh. Quraysh. Sind Herrscher von Mekka. Alles ist in ihren Händen. Ja. Kaaba ist in ihren Händen. Zemzem ist in ihren Händen. Der Handel ist in ihren Händen. Oder nicht? Wir sind die Herrscher. Wenn dieser Weg von Mohammed, wenn der richtig wäre, dann würden sie ja nicht nur solche Schwachen befolgen. Ja. Bilal und Ammar und Yasir. Ja? Und Suhaib und diese Schwachen. So, das würden starke Leute befolgen diesen Weg. In unserer Zeit sagen sie das auch. Ja? Gibt es einen Präsidenten, der diesen Weg befolgt? Ja? Gibt es einen großen Wissenschaftler, der diesen Weg befolgt? Gibt es irgendeinen Politiker oder irgendeinen? Nein, das sind nur Schwächlinge, irgendwelche Leute, die sind niemand, keiner kennt sie. Ja? Oder nicht? Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, saß in Mekka mit einigen der Sahaba. Es war dabei Bilal und es war Mus'ab ibn Umair und es war Ammar, habe ich gesagt, Bilal und noch einige schwache Sahaba. Ja? Und dann kam Abu Jahl mit seiner Partie. Ja? Diese hochmütigen, arroganten Kuffar kamen und sagten zum Propheten sallam, ja Muhammad, wenn du diese Leute, schau diese Leute an, das sind Erdelun. Erdel kommt von Rezile, also Rezilet, also diese peinlichen, niedrigen, diese Leute. Ha? Wenn du die verlässt, was machst du? Wenn du die verlässt und mit uns kommst, dann werden wir vielleicht deiner Religion folgen. Ha? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Der Allah subhanahu wa ta'ala verbietet den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er sowas macht. Ha? Dass er die Muslime von sich vertreibt, nur wegen Kuffar, weil die so hochnäsig und arrogant sind. Diese Kuffar, diese Prominente, VIP, kannst du mit ihnen sitzen oder irgendwas, dass du mit ihnen irgendwas hast? Ja? Versuch, mit den Politikern zu sitzen. Ja? Versuch, mit den Schauspielern zu sitzen, mit diesen ganzen schickimicki berühmten Leuten. Du bist ein Niemand, was willst du? Ja? Aber der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ein Jude wollte irgendeine Frage stellen, ist gekommen zum Propheten, er sagt, wo ist Mohammed, ich will mit ihm reden, kennt ihn aber nicht. Er erkennt den Propheten nicht unter seinen Freunden. Gleiche Kleidung, gleiches Benehmen, gleiches. Er sitzt unter ihnen, er kann ihn nicht erkennen. An nichts Besonderem, an Hugo Boss Jacke oder dass er irgendwo sitzt auf einem Thron oder dass er, nein. Ja. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Al-Muhim, das ist jetzt ein anderes Thema. Istidlalu ala butlani shay, die Kuffar wollen etwas beweisen, dass es falsch ist, indem es nur schwache Leute befolgen das. Und Islam ist wirklich mit schwachen Leuten begonnen, ja? Die am Anfang Islam angenommen haben, waren eigentlich schwache Leute. Ja? Es waren keine mächtigen Herrscher. Herrscher haben dann später Islam angenommen, wie zum Beispiel Najashi, ja? Negus, der König von Abessinien, von Äthiopien. Ja? Er hat dann später Islam angenommen. Aber meistens waren das schwache Leute. Bis natürlich Hamza radiallahu anhu Islam angenommen hat und Omar radiallahu anhu. Als die Islam angenommen haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala durch diese zwei Männer den Islam richtig gestärkt. In Mekka war dann ein anderes Thema. Die Kuffar haben dann aufgepasst. Hm? Wie gesagt, in unserer Zeit ist es genauso. Ja? Die Leute, Subhanallah. Nehmen wir, wir hätten, nennst mir so eine prominente Ratte, die wir jeder kennt halt. Wer? Clooney. Ja, ja, ja, dieser Behinderte. Stell dir vor, er betet in unserer Jama. Er kommt jeden Tag in unsere Jama und betet unter uns. Da würden hunderte Kuffar, diese Behinderten, würden hunderte kommen, damit sie auch da beten. Nur wegen ihm. Er ist da, er ist. Nur wegen ihm sind sie gekommen. Oder wenn Obama, zum Beispiel Obama, kommt in unsere Moschee und betet hier. Boah, da würden Helikopter herum, tuk. Spezialeinheiten würden kommen. Versteht ihr das, Barakalafikum? Aber auf der anderen Seite, braucht Islam solche Leute? Islam braucht solche Leute nicht. Islam braucht solche Leute nicht. Weil Islam hat Allah, der Baraka wa ta'ala, den mächtigen Herrscher. Und Allah braucht niemand. Sondern die Leute sind die, die Islam annehmen, wegen wen? Wegen ihren eigenen Nützen. Versteht ihr mich? Und das, dass schwache Leute Islam annehmen, das ist kein Beweis für die Kuffar. Nein, das ist für sie was? Das ist ihre Kraft und ihre Macht ist nur eine Sache, die sie täuscht. Sie lassen sich täuschen durch ihre Macht und ihre Kraft. Und am Ende werden sie was? Was wird mit ihnen passieren? Wallahi, sie werden untergehen. Sie werden untergehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Die Ungläubigen geben ihr ganzes Hab und Gut aus. Die Ungläubigen geben ihr ganzes Geld aus, um von Allahs Weg abzuhalten. Sie werden es ausgeben, sagt Allah. Allah verspricht, dass sie ihr Hab und Gut, was sie ausgeben, gegen Islam, sie werden dieses Geld ausgeben. Und sie geben es gerade aus. Sie geben es aus, die letzten 10, 15 Jahre. Wie viel Geld haben sie verloren? Wie viel Geld haben sie verloren? Und wenn wir zurückblicken, vor 15 Jahren war die Da'wa von Ahl Sunnah wal Jama'a nicht so stark auf der Welt. Wir reden jetzt nicht von einigen muslimischen Ländern, dass wir sagen, ja, dort gab es immer Da'wa, dort gab es Ulema, dort gab es Durus und so weiter und so weiter. Nein, sondern auf Mustawa al-Alami, auf dem Weltniveau, war die islamische Da'wa so stark vor 15 Jahren? Sie war nicht so stark. Aber schaut euch jetzt, wie stark die islamische Da'wa ist. Und wie die Kuffar haben alles gegeben, um das zu stoppen. Aber es ist nur noch mehr geworden, aber ihr Geld ist immer weniger. Fasayunfikunaha, verspricht Allah, sie werden ihr Geld ausgeben. Thumma takunu alayhim khasra, sie werden um dieses Geld trauern. Und was wird am Ende passieren? Thumma yughlabun, und dann werden sie besiegt werden. Sie werden besiegt werden. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ, und die Ungläubigen werden im Jahannam sicher wieder zusammengebracht. Ja, ja. Allahu mustan. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala und beschreibt die Kuffar, die Mushrikin, wo sie sagen, أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَأَكَ الْأَرْذَلُونَ, sollen wir dir denn glauben? Wir sollen dir folgen und dir glauben und dir folgen die Schwächsten. Erdelun, das sind die Schwächsten, die sind nichts in der Gesellschaft. Was sind diese Sahaben? Nichts. Die meisten waren Sklaven. Die meisten waren Sklaven oder schwache Leute, sie hatten keinen Stamm, einen starken Stamm, der sie verteidigt, der sie beschützt. Der Prophet, alaihi salatu wassalam, musste mit seinen eigenen Augen sehen, wie die Sahaba gefoltert werden in Mekka. Er kann nichts dagegen tun. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm verboten, dass er kämpft in Mekka. Er kann nichts dagegen machen. Die Sahaba kommen zu ihm und sagen, ja, Rasulullah, wie lange noch? Wie lange sollen wir das noch ertragen, diese Erniedrigungen und diese Quälereien von den Kuffar? Der Prophet sagt, innakum kaumun tasta'jilun. Allahs Hilfe wird schon kommen, aber ihr seid ein Volk, das voreilig ist. Ihr habt es eilig. So ist es immer gewesen. Aber man kann unseren Hal nicht vergleichen mit dem Hal der früheren Völker. Ja, zum Beispiel Muslime aus der Umma von Isa a.s., von Jesus. Ja. Ashabul-Ukhdud sind nach Jesus gewesen, nicht vor Jesus. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ashabul-Ukhdud sind die, man hat Löcher gegraben, sie mit Feuer gefüllt und hat sie reingeworfen, die Menschen. Ja. Dazu gehört auch dieser Junge, den dieser König abgeschossen hat mit diesem Pfeil. Kennt ihr diese Überlieferung von Imam al-Bukhari? Ja? Der Prophet s.a.w. sagt, vor euch gab es Leute, ja? Man gibt ihnen auf seinen Kopf Säge, ja? Und zersägt seinen Kopf in zwei Hälften. Er verlässt seine Religion nicht. Ja? Allahu Mustan. Und wo wir jetzt schon bei Jesus sind, alayhi salam, vorhin hat mir ein Bruder geschickt, so einen Clip werde ich euch vielleicht dann später lassen. Ja? Einer fragt eine deutsche Frau, von wem sind Maria und Josef die Eltern? Sie sagt, von Josef, der Zweite. Die Frau sagt Josef und die andere sagt, nein, von Lukas. Er sagt, okay, und was ist dieses Baby da drinnen? Er sagt, das ist das Christkindl. Okay, und wer ist das? Jesus. Okay, wer sind seine Eltern? Maria und Josef. Okay, wie heißt der Sohn von Maria und Josef? Wir sagen, Josef der Zweite. Er sagt, okay, wir versuchen noch ein letztes Mal mit allen Kräften. Das hier ist das Christkindl, ja. Jesus. Seine Eltern sind Maria und Josef. Okay, wie heißt das Kind von Maria und Josef? Sie sagt, Josef der Zweite. Unglaublich. Ja? Wallahi, das ist sowas von, ich hab, das ist wirklich lustig. Wallah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ja? Aber die Katholiken sagen schon, dass Maria und Josef die Eltern sind von Jesus. Ja? Aber die Frage stellt sich, wenn Josef der Vater von Jesus ist, ja? Wie ist dann Jesus Sohn Gottes? Das ist eine interessante Frage, oder nicht? Und wieso hat Allah subhanahu wa ta'ala wa yazen billah, hasha lillahi an yakuna lahu walad? Wieso hat er Jesus zu seinem Sohn gemacht und wieso hat er nicht Ibrahim, der Vater des Monotheismus, wieso hat er nicht ihn als Sohn genommen? Ja? Oder Moses? Oder Adam? Adam hat er erschaffen ohne Eltern. Jesus hatte Mutter, aber nicht Vater. Aber Adam hatte gar keinen Elternteil, keinen Vater, keine Mutter. Wieso hat er ihn nicht Sohn zu seinem Sohn erklärt, wenn in dem Sinne? Ja? Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Taib, die Kuffar, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sagten, eha ula'i man Allahu alayhim min beynina. Ja? Eha ula'i man Allahu alayhim min beynina. Sind es die, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen seine Großzügigkeit gezeigt und uns nicht? Ja? So tun sie es, auf diese Art und Weise. Das soll der gerade Weg sein, der richtige Weg sein. Ja? Denen hat Allah die Rechtleitung gegeben und uns nicht. Ja? Schaut euch die an, wie die aussehen. Schaut euch die Muslime an. Ja? Ihr solltet, inshallah, euch wahrscheinlich habt ihr ja auch gesehen. Die meisten von euch haben das sicher gesehen. Wo Khalid Rashid, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschützen und befreien, wo Khalid Rashid nach Niger geht. Niger. Ja? Habt ihr das gesehen, diese Dokumentation? Ich glaube, die ist auch übersetzt auf Deutsch. Ja? Sucht Khalid Rashid mein Besuch in Niger oder irgendwie so in diesem Sinne. Was der Mann erzählt, wie diese Leute dort leben. Allahu Akbar. Er sagt, das sind die Leute, die mich am meisten an Sahaba erinnern. Ja? Die fasten niemals. Das ganze Jahr über fasten sie, weil sie nichts zu essen haben. Ja? Die Nächte verbringen sie in Ibadah und die Tage im Fasten. Und wenn du ihn dann siehst, er hat wahrscheinlich nur ein Kleidungsstück, er hat nicht 10 Kleidungsstücke, nur eins hat er wahrscheinlich. Ja? Und wie du ihn siehst, wie er mit Wasser sparsam umgeht und mit Essen und mit. Ja? Wenn irgend so ein aufgeblasener Kafir ihn sieht, er sagt, den soll Allah die Gnade erwiesen haben, schau ihn an, wie er aussieht. Und schau mich an, wie ich lebe. Ja? Alles in Überfluss. Alles. Ja? Wohnung, Auto, was weiß ich, was alles. Ja? Versteht ihr mich? Er denkt durch, weil diese Leute schwach sind und weil sie in der Gesellschaft nichts sind, Ja? Damit wollen sie beweisen, dass der Weg des Islams falsch ist. Ja? Und das ist auch bei den Muslimen, bei den sogenannten Muslimen auch der Fall. Okay? Das ist bei den sogenannten Muslimen auch der Fall. Das haben sie von den Kuffar übernommen. Okay? Wenn jetzt jemand, ein Sheikh kommt, oder irgendein Hodja, ja? Er hat, keine Ahnung, einen bekannten, berühmten Namen. Ja? Die kommen, wollen ihn sehen, wollen. Ja? Allahu Akbar. Welcher? Irgendeiner, der neben dem König sitzt. Ja? Einer, der im Königspalast sitzt. Irgendein bekannter Kerl. Allahu Ustad. Es fällt mir aber Allahi schwer, mich zurückzuhalten. Ja? Bei Sudeisi und diese ganzen Ratten. Ja? Und Abdulaziz al-Ubaykan. Ja? Und Rabi bin Hadi al-Medkhali und diese ganzen Munafikin. Ja? Wenn so einer kommt, er sagt, ah, okay, er darf, er. Aber wenn irgendein Mujahid kommt, der sein ganzes Leben fi Sabilillah verbracht hat, ja? Seine Haare sind mehr, es gibt mehr Staub in seinen Haaren als, ja? Er sagt, ah, was wollen die erzählen? Was wollen die erzählen? Er ist, schau ihn an. Ja? Verstehst du, wie die Leute, ja? Allahu Mustan. Auf jeden Fall, als die Kuffar sagten, ha'ula'i man Allahu alayhi min baynina, sind das die, denen Allah seine Gnade erwiesen hat, und uns nicht. Diese Schwachen, diese unbekannten Leute, sie hat Allah recht geleitet. Dich, Muhammad, und deine Partie, lauter Sklaven und schwache Leute, euch hat Allah recht geleitet und uns nicht, obwohl wir die Mächtigen und Starken sind. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala antwortet auf ihren Batil und sagt, Alaysa Allahu bi'a'lame bi'shakirin. Ist Allah nicht derjenige, der weiß, wer unter euch dankbar ist und wer nicht? Ja? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Du kommst und sagst, wieso hat Allah nicht diesen Politiker recht geleitet? Ja? Oder diesen, Mafia-Boss recht geleitet? Wieso hat nicht Allah diesen prominenten Schauspieler oder Sänger recht geleitet? Er hat recht geleitet irgendeinen Pakistani, der keiner kennt. Oder irgendeinen Kurden in den Bergen oben. Ja? Versteht ihr mich? Unbedeutende Leute, diese bekannten, besonderen Leute, wieso hat Allah die nicht recht geleitet? Aber den hat er. Allah antwortet und sagt, Alaysa Allahu bi'alami bi'shakirin. Ist nicht Allah derjenige, der weiß, wer unter den Leuten dankbar ist? Ja? Allah subhanahu wa ta'ala kennt seine Diener. Und ihr wisst, dass es unter den Dienern Allahs Menschen gibt, bei denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt Männer, ja, mit staubigen Haaren, unbekannte Leute, niemand kennt sie, überall matfun bil abwab, er wird überall rausgeschmissen. Ja. Er ist ein Niemand. Ja. Wenn er auf Allah schwört, Allah bestätigt seinen Schwur. Er braucht nur rufen, ja Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala, gibt ihm sofort, was er will. Ja. Und wo sind diese aufgeblasenen Kuffar? Ja? Wenn er sagt, ja Rabbi, glaubst du, Allah hilft ihm? Ja? Oder wenn er Dua gegen jemanden macht, dass er sagt, oh lieber Gott, zerstöre diese Taliban. Glaubst du wirklich, Allah nimmt seine Dua an? Nimmt Allah Dua an von diesem Kuffar? Abadan. Oder dass er sagt, oh, verfluche ihn. Allah nimmt Dua nicht von einem Kafir. Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Dass Allah eine Dua erhört. Er sagt seine was? Schurut, Voraussetzungen. Ja? Und an erster Stelle steht was? Herr Islam. Ja? Allahu mustan, la hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, diese Sache ist ziemlich, ziemlich verbreitet. Auch, wie gesagt, bei den Kuffar sowieso, aber auch unter den Muslimen. Ja? Ich kenne selber solche Leute. Wenn der Hodja keine Krawatte trägt, ja? Wenn er keine Krawatte trägt und glatt rasiert ist, und er aussieht halt wie ein irgendein Behinderter, der wird niemals in diese Moschee kommen, um dort einen Vortrag zu hören oder in diese Moschee zu beten. Abadan. Ja? Er will nicht. Er glaubt, das ist diese Moderne, dass er modern ist und gepflegt ist. Und das ist, ja? Wenn er dich sieht mit Bart. Einmal habe ich gehört, jemanden, subhanallah, ja? Ein Bruder hatte einen langen Bart und lange Haare, ziemlich lange Haare. Ja? Einer kommt zu ihm, ein Muslim. Aber er hat diese Eigenschaft der Jahiliyyah. Er sagt, was willst du mit diesen langen Haaren? Willst du vorbeten mit diesen langen Haaren? Ja? Er will wen? Er will einen Hodja mit Schnurrbart, mit schönem Haarschnitt, mit diesem Topf auf dem Kopf. Ja? So einen will er. Er sieht den, was willst du mit diesem langen Bart, mit diesen langen Haaren? Du willst vorbeten? Verstehst du das, Barakallahu fikum? Wer bist du? Ja? So tun die Leute, wie sagt man das, abwiegen. Allahumustan. Wäre irgendein anderer, weißt du, ja? Er sieht ihn vor der Moschee, oh, er parkt jetzt irgendein Jeep oder sowas, BMW oder was weiß ich was. Dann kommt er in die Moschee, seine Hose sind halbe Meter länger, als sie sein sollten. Ja? Er hat Sakko, weißt du, yalla, salli, bete du vorne, weißt du. Deppert im Kopf. Ja? Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Er glaubt, diese Sachen spielen irgendeine Rolle im Islam. Ja? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Das, was im Islam spielt, Rolle spielt, ist was? Ja? Shakirin. Shukr. Ja? Iman. Din. Tawhid. Ilm. Amal. Das ist das, was im Islam... Deswegen, aus diesen Leuten, die am Anfang in der Gesellschaft niemand, die waren niemand, oder nicht? Die Muslime in Mekka. Die waren niemand. Sie waren nichts. Sie waren Sklaven, die waren... Die Quraysh wollten sie nicht akzeptieren. Was ist dann später geworden? Was ist später geworden? Was ist später passiert? Was wurde aus diesen ganzen Leuten? Sie wurden Führer dieser Umma. Eroberer dieser Umma. Rib'i bin Amir, radiallahu anhu. Er wurde geschickt. Omer schickt ihn, dass er zu Rustum reingeht. Rustum war der Militärführer von den Persern. Rebi bin Amir kommt mit seiner zerrissenen Gelabia rein. Und nicht irgendeine, sondern aus Wolle, aus Schafwolle. Wisst ihr, wie dick das ist und wie unangenehm das ist für die Haut? Das juckt und zerrissen, hat Löcher. Rebi bin Amir kommt rein, die sagen, du darfst nicht mit Waffe rein. Er sagt, ich komme mit Waffe rein und mit Pferde auch, im Zelt. Subhanallah. Dann kommt er rein, Rebi bin Amir. Der sieht ihn, also er sagt, was schaut ihr denn? Er sieht aus wie ein Choban, wie ein irgend so ein Schafhirte. Er kommt rein mit seinem Speer und dreht den Speer andersum, dass die Spitze ein Hund ist. Und geht und sticht ihn alles nieder im Zelt. Die Polster und Teppich. Polster mit goldenen Fäden. Ja. Der wollte ihn so kriegen. Wenn Rebi reinkommt aus der arabischen Wüste, sieht zum ersten Mal einen Wahnsinn. Ein Zelt schöner als Paläste von den damaligen Königen. So, und der sitzt dort auf einem goldenen Bett und empfängt seine Sklaven. Ja. Und hat geglaubt, Rebi kommt jetzt und das Ganze wird ihn betäuben, dieser ganze Glanz. Und er sticht das alle, kommt rein und sagt, wir sind gekommen, um euch zu befreien. Aus der Sklaverei der Menschen, zu der Gehorsamkeit der Herrscher der Menschen, der Barak wa ta'ala. Ja. Subhanallah. Diese schwachen Leute haben sie dann später zerstört. Allahu Akbar. Und auch in unserer Zeit. Ja. Bis gestern waren es schwache Leute, Muslime. Jeder konnte mit ihnen machen, was er wollte. Ja. In Palästina, ja. In Afghanistan, in Pakistan, in Kaschmir, in Bosnien, in Tschetschenien, in Kaukasus, in den afrikanischen, muslimischen Ländern. Ja. Subhanallah, in Somali, in Mali, in Nigeria, in Niger, überall, in Algerien. Aber so wie es aussieht, ja, diese schwachen Leute, Alhamdulillah, haben begonnen wieder, was? Aufzuwachen und den Weg zu ihrer Religion wieder zu finden, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ja? Schwache Leute, Subhanallah. Wallahi, ich kann mich erinnern, früher, ja, damals in den Schulen und so in den Büchern oder im Fernsehen, diese ganzen Fernsehsendungen oder Filme, diese Actionfilme oder sowas. Araber wurden immer als irgendwelche Vollidioten dargestellt. Ja. Rambo kommt und rettet die Afghanen vor den Russen. Ja. Da sind tausende Afghanen, Mujahedin, er kommt und zerstört alles, alles brennt da nieder mit einem Gewehr, mit einem Maschinengewehr. Und diese ganzen Leute sind so unfähig, dass sie das irgendwas machen können. Ja? Und sie spielen irgend so ein traditionelles Spiel mit Pferden und dann kommt Rambo und gewinnt. Allahu Akbar, Naturtalent. Ja, Subhanallah. Dann irgendwelche solche Filme in arabischen Ländern, in Irak oder ja, da kommen zwei Agenten aus Britannien und zerstören alles dort, alle Kaserne, alle sind ja, alles Choban. Ja. Und der ist so. Subhanallah. Aber jetzt, wir werden sehen, inshallah, der am Ende, wer Choban ist. Mit Allahs Tabaraka der Erlaubnis. Inshallah. Ja. Sie werden das, Wallahi, Sie werden das nicht vergessen. Inshallah. Ja. Weil ist irgendwas passiert, das man nicht aufgeschrieben hat? Ja. Alles, was geschehen ist, was diese Hochnäsigen den Muslimen angetan haben, ja, in den letzten 100 Jahren, alles, was sie gemacht haben, alles steht in den Büchern. Okay? Kuffar Asliyun, zusammen mit ihren Brüdern Murtadin und Mushrikin, unter die muslimische Namen haben. Ja? Zusammen haben sie das Spiel gespielt. All das ist aufgeschrieben worden und für all das wird man zur Rechenschaft gezogen. Es wird ein Gericht geben. Eins wird in dieser Dunya sein und derjenige, der diesem Gericht in Dunya entkommt, bei Allah subhanahu wa ta'ala, wird Hisab ganz, ganz schmerzhaft werden. Ja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kommen wir zum nächsten Punkt. Mas'ala at-Tasiya. Der neunte Beispiel oder neunte Eigenschaft der Leute der Jahiliyyah. Al-Iqtida'u bifasaqati al-Ulama. Die Eigenschaft der Jahiliyyah, der Jahiliyun, ist, dass sie kaputte Ulema befolgen. Ja? Sie befolgen Sündern von den Ulema, Fasikin, ja? Verdorbene Ulema befolgen sie, böse Ulema befolgen sie. Das ist die Eigenschaft von wem? Von den Kuffar und Mushrikin. Wer sind ihre geistlichen Führer? Ja? Das sind alles, was? Betrüger, Lügner, Sünder und so weiter und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhbani laya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. O ihr Gläubigen, o die ihr glaubt, wahrlich, inna kathiran minal ahbari wal ruhban, wahrlich, viele Rabbiner und Priester essen das Vermögen der Menschen bil batil, auf eine verbotene Art und Weise. Ja? وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ und halten die Menschen von Allahs Weg ab. Ja? Rabbiner und Priester, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o ihr Gläubigen, wahrlich, viele Rabbiner und viele Priester essen das Vermögen der Menschen, bestehlen, beklauen die Menschen, ja? Und halten die Menschen von Allahs Wege ab. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ذَهَبَ وَالْفِدَّةَ. Aber diejenigen, die Gold und Silber, Horten, sammeln, aywa, als Schatz sammeln, wala yunfikunaha fi sabilillah, und es nicht ausgeben auf Allahs Weg, fabashirhum bi adhabin alim, dann überbringen ihnen die Botschaft, dass auf sie eine schmerzhafte Strafe wartet. Al-Muhim, Inshallah, wir kommen bald zu dieser Aya, wenn wir die Worte von Hafiz ibn Kathir, inshallah, erwähnen. Taib, in einer anderen Aya, also, wie versteht ihr diese Aya? Ja? O ihr Gläubigen, es gibt unter den Rabbinern und Priestern viele Leute, die Menschen bestehlen, ihr Geld wegnehmen, ja? Und die Menschen von Allahs Weg abhalten. Ja? Was bedeutet das? Das sind verdorbene Leute. Bei denen geht es nur um Kohle, nur um Geld. Ja? Er will dein Geld haben. Einerseits. Zweiter, auf der anderen Seite, er erzählt dir immer irgendwelche Lügen, dass du ja nicht den geraden Weg nimmst. Ja? Erzählt dir, wenn du ihn dann irgendwo in die Ecke drängst, er erfindet eine neue Religion. Deswegen gibt es so viele Religionen unter den sogenannten Christen. Okay, ich will ein Christ sein, gut. Welcher Weg? Nennt mir einen. Ja? Welcher? Welche von diesen vielen Wegen sollen wir nehmen? Ja? Welche Bibel sollen wir befolgen? Es gibt ja so viele, Allahu Akbar. Welche? Ja? Die katholische Kirche nicht akzeptiert? Oder nur die von der Kirche akzeptiert werden? Es gibt Evangelien, die werden von der Kirche nicht akzeptiert. obwohl sie Evangelien sind, geschrieben von Gefährten des Propheten Isa alayhi salam. Ja? Oder nicht? Wie heißt dieses Evangelium von? Barnabas. Ah, zum Beispiel, Barnabas, barakallahu fik. Ja. Die Kirche akzeptiert sein Buch nicht. Warum? Sein Evangelium nicht. Obwohl es ein Evangelium ist. Wir haben von Lukas und Matthäus und dies und das und Markus, aber von Barnabas nicht. Warum? Weil er da drinnen Jesus alaihi salam als einen Menschen darstellt. Ein Mensch, kein Gott und kein so halb. Ja. Subhanallah. Nein. Die griechische Mythologie und griechische Schirkiat haben nichts mit der Religion Isa alaihi salam zusammen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Aber wie es so üblich ist, barakallahu fikum, der Schirk wurde weitergegeben an die nächsten Generationen und dann wurde einfach mit der Religion, mit dem Tauhid vermischt. Ja. Isa alaihi salam kommt und sie sagen, ja, wir haben viele, wie heißt das, in der Menschengeschichte, bei den Muschrikin, gab es sehr oft das gleiche System, okay? Eine Jungfrau bekommt einen Sohn, ja? Vater ist Gott. Es gibt sehr oft solche Fälle. Ja? Gibt es sehr oft bei den Hinduisten und bei den Buddhisten und bei den irgendwelchen, bei den Griechen, barakallahu fikum. Wie heißt dieser? Thor ist auch halb irgendwas. Herkules auch. Wen gibt es noch? Ja, es gibt. Vater ist Gott, er ist ein Sohn Gottes, Mutter Jungfrau. Wie Shaitan sie gekriegt hat, mit dem gleichen Trick so viele Generationen zu reinzulegen. Allahu Akbar. Wo ja? Yasuduna an Sabilillah und halten die Menschen vom geraden Weg ab. Diese Eigenschaft, ja, von diesen Rabbinern und von den Priestern, ist diese Eigenschaft nur bei den Juden und Christen vorhanden? Jetzt auch bei Hodjas. Imamen. Ja? Imame. Letztens habe ich ein Bild gesehen, das war wie der Subhanallah. Dieses Bild hat mehr gesagt als 100 Worte. Ja? Als 100 Worte. Jemand hat mir geschickt, ein dagestanischer Sufi-Sheikh. Ja? Hat solche blinden Brille und so einen blinden Stock geht, ja? Und hinter ihm eine Reihe von Menschen, jeder haltet den anderen in die Augen. Ja? Und gehen. Ja? Hinter ihm. Er ist sowieso blind, der Führer. Aber die hinter ihm gehen, alle haben die Augen zu, stellen sich blind, folgen einfach blind. Ja? Das trifft richtig zu, subhanallah, für diese Männer, Allahu Akbar. Ja? Dass du ja nicht die Wahrheit erfährst von ihm. Ja? Was macht er mit dir? Diese Hodjas und diese Muftis und diese Shuyuch. Was? Sie nehmen dir dein Geld weg. Okay? Geben dir von Religion das, was du möchtest. Ja, halal, geht schon. Bart muss nicht sein. Ja, die muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das, nichts muss sein. Alles auf freiwilliger Basis. Ja? Aber er hält dich auf jeden Fall. Das ist Haram. Geh nicht in diese Moschee. Das ist Haram, das ist verboten. Das ist das. Versteht ihr mich? Nimm dir dein Geld weg und haltet dich ab von dem geraden Weg. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Ayah. Jetzt kommen wir inshallah ta'ala zu den Worten von Ibn Kathir. Und noch ein paar wichtige Punkte, inshallah ta'ala. Sagt Allah, La teglu fi dinikum, ghayr al-haq, wa la tattabiu ahwa'a qawmin qad dallu min qabl, wa adallu kathiren, wa dallu an sawa'i sabil. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihnen, übertreibt nicht in eurer Religion, und befolgt nur die Wahrheit, wa la tattabiu ahwa'a qawmin, und befolgt nicht die Gelüste von Leuten, qad dallu min qabl, die schon vorher in die Irre gegangen sind. وَأَضَلُّ كَثِيرًا, und viele mit ihnen in die Irre geführt haben. وَأَضَلُّ an سَوَاءِ سَبِيلٍ, und von dem geraden Weg schon längst abgewichen sind. Folgt nicht solchen Leuten. Ja? Folgt nicht solchen Leuten. Aber leider in der islamischen Umma heute, auch bei den Brüdern, haben wir das gleiche Phänomen. Ja? Nehmt euch eine Regel. Inshallah, Das erwähnen wir dann später mit der Last der Erlaubnis. Merkt euch das sehr gut. Wenn jemand Ilm hat und wenn er starken Hifz hat, dass er Koran auswendig lernen kann, dass er lernt schnell auswendig. Ja? Und Wissen hat. Du fragst ihn, er kann Arabisch. Fragst ihn, er kann Koran auswendig. Fragst ihn, er kann Hadithe. Das ist kein Beweis, dass er auf dem geraden Weg ist. Das alleine ist kein Beweis, dass er auf dem geraden Weg ist. Aber einige Muslime heutzutage haben diese Eigenschaft der Kuffar. Ich sage nicht, die sind Kuffar. Aber sie haben leider eine Eigenschaft der Leute der Jahiliyyah. Wenn er jemanden sieht vor ihm, mit einem Tuch, mit Bart, er redet Arabisch, ta-ta-ta-ta-ta, mashallah, ja, er wird gleich hypnotisiert. Allah Akbar. Wie letztens diese Schwachköpfe, die hier gewesen sind. Schwachköpfe, ich habe kein anderes Aussagen, nichts anderes. Ja. Allahu Akbar. Ja. Das Blöde ist, dass jemand diskutieren möchte. Ja. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen, jemand jetzt marschiert in die Moschee rein und sagt, draußen scheint die Sonne. Draußen scheint die Sonne und der ist ganz, wie sagt man das, überzeugt und der, was würdest du sagen? Ja? Der Mann ist, ja? Das ist das Schlimme. Und du fragst ihn noch, hey, was ist dein Beweis? Was redest du? Was ist ja, es ist so und es ist so und Allahu Akbar. Genau so waren diese zwei Spastis, Subhanallah. Spasti, was soll ich da anderes sagen? Ja? Wenn du versuchst, ihm etwas zu erklären, er akzeptiert es nicht. Nein, wer bist du? Ich bin Araber und du bist kein Araber. Du brauchst mir nichts erzählen. Allah, du hast recht, ich brauche dir nichts zu erzählen. Allahu Akbar, was für Khairin inshallah ta'ala. Tayyib. Al-Ahbar sind min al-Yahud. Das Wort Al-Ahbar. Ahbar sind Ulema von Yahud. Wal-Ruhban sind Ulema von Nasara. Okay? Das werdet ihr in vielen Tafsir finden inshallah ta'ala. Merkt euch das. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf das. Lawla yanhahumu rabbaniyun an qawlihimul ithm. Hätten die Rabbaniyun, hätten sie nicht abgehalten von ihren Sünden, die sie machen. Was ist ein Rabbani? Hatten wir nicht einen Vortrag über Rabbaniyun? Alim Rabbani. Ja? Ja? Haben wir? Aywa. Unter den jüdischen und christlichen Ulema gab es auch Rabbaniyun. Was sind Rabbaniyun? Ja? Direkt übersetzt. Männer, die für Allahs Sache arbeiten. Ja? Ulema, die wollen nichts außer dir zu helfen, dass du Allah subhanahu wa ta'ala näher findest. Näher kommst. Ja? Er will dir nur das richtige Wissen beibringen. Ja? Das leichte Wissen. Damit du Tawhid lernst, schnell. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Die wichtigsten Sachen im Islam. Rabbani, einer, der für Allah subhanahu wa ta'ala arbeitet, ausschließlich. Es gab solche. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gäbe es nicht solche, Rabbaniyun, ja? Gäbe es nicht auch solche unter ihnen, solche, sie würden alles verlieren. Allahu alem, wohin sie. Aber die haben am Ende auch solche Leute verloren. Deswegen haben sie auch alles verloren, oder nicht? Wer kennt von euch die Geschichte von Salman al-Farisi? Salman al-Farisi, wer kennt sie? Wer kennt sie nicht? Hausaufgabe. Liest euch die Geschichte von Salman al-Farisi. Inshallah ta'ala bis morgen. Dauert nicht lange, halbe Stunde höchstens. Salman al-Farisi. Ja, hat sehr, sehr viel zu tun mit dem, was wir jetzt gerade erzählen. Ja, Salman al-Farisi, der Christen gesehen hat in Persien, die haben ihm gefallen. Und er hat gesehen, dass die Christen, dass ihre Religion besser ist als ihre Religion, das Feuer anbeten. Ja? Und dann ist er zu den Christen gegangen in die Kirche. Und dann haben sie ihn, hat er gesagt, eure Religion ist besser. Dann hat sein Vater ihn dafür eingesperrt. Dann ist er geflüchtet nach Scham, nach Syrien. Ja? Dann war er in Syrien, er war in Türkei, er war in allen christlichen Zentren. Ja? um Christentum zu erlernen. Ja? Danach hat sein letzter Scheich ihn geschickt in die arabische Halbinsel. Hat gesagt, geh jetzt in die arabische Halbinsel. Die Zeit ist gekommen, dass jetzt ein neuer Prophet kommt. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Zwischen seinen Schulternblättern wird stehen Muhammad, Allah Rasul Muhammad. Muhammad Rasulullah wird auf seinem Rücken stehen. Das wird ein Muttermal sein. Ja? Der Siegel des Prophetentums. Das war auf dem Rücken des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Habt ihr gesehen, solche, so wie ein Fleck, wie nennt man das? So ein Schönheitsfleck oder Leberfleck. Ja? Sowas hatte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf seinem Rücken. Er stand Allah Rasul Muhammad. Ja? Das wird seine Eigenschaft sein. Die zweite Eigenschaft wird sein, er wird keine Sadaka essen. Was ist Sadaka? Spende, Almose wird er nicht essen. Ja? Der Prophet, für ihn und für seine Familie ist das Haram. Er isst keine. Warum? Weil der Prophet in einem Hadith sagt, Hua awsachun nas. Das ist der Schmutz von den Menschen. Also die Leute, warum spenden die Menschen? Ja? Damit sie sich von Sünden reinigen. Ja? Oder nicht? Ja, aber bei dem Propheten, er war das Haram. Aber er nimmt Hediyah an. Geschenk nimmt er an. Okay? Dann Salman al-Farisi kam. Er hat eine Gruppe gefunden von irgendwelchen Betrügern. Ja, er hat gesagt, ich gebe euch mein ganzes Hab und Gut, bringt mich nach arabische Halbinsel, in Tal der Palmen, Dattelpalmen. Weil dort kommt der Prophet. Die Juden, was haben sie gemacht? Es gab ja zwei Städte, auf der arabischen Halbinsel, wo Palmen gewesen sind. In Medina, Yathrib und in Khaybar. Was haben sie gemacht? Sie haben sich in Khaybar niedergelassen, eine Gruppe von Juden und eine in Medina. Weil dort waren zwei Täler mit Palmen. Ja? Dort wird der Prophet schon kommen. Al-Muhim, Salman al-Farisi, hat die Religion der Juden und Christen gelernt. Aber von richtigen Leuten. Okay, am Anfang hatte er ein Problem mit einem Scheich, aber inshallah wird es schon erfahren. Okay? Lernst das gut, das ist sehr wichtig, damit wir diese Sache verstehen, inshallah. Und dann hat er den Propheten kennengelernt in Medina. Ja? Er war Sklave, man hat ihn versklavt. Diese Händler, denen er angeboten hat, ich gebe euch alles Geld, was ich habe, bringt mich. Die haben ihm das Geld genommen und haben ihn versklavt und haben ihn als Sklaven an die Juden verkauft. Der Jude, der ihn gekauft hat, hat ihn seinen Onkel geschenkt, der in Medina gelebt hat. Ja? Tage sind vergangen, der Prophet hat in diesen Tagen Hijra gemacht, von Mekka nach Medina. Und als Salman al-Farisi das gehört hat, ist er gegangen. Hat ihm einen Korb gegeben, hat gesagt, ich will euch eine Spende geben, dem Propheten und seinen Freunden. Der Prophet hat keine einzige Dattel genommen. Und Salman al-Farisi hat ihn beobachtet, ja? Erste Sache. Zweite Sache ist gekommen, hat gesagt, am anderen, er sagt, das ist ein Korb Datteln, das will ich dir schenken. Der Prophet hat davon gegessen und andere haben auch gegessen. Ja? Und dann noch dieser Siegel, Prophetensiegel. Salman al-Farisi hat geguckt, hat irgendwie geschaut, dass der Prophet seinen Umhang runtertut. Der Prophet hat das bemerkt und hat seinen Umhang runtergetan. Als Salman al-Farisi das gesehen hat, ist er auf den Propheten gesprungen und hat ihn umgearmt und hat begonnen, ihn zu küssen. Und der Prophet hat das nicht verstanden, dann hat ihn Salman al-Farisi die ganze Geschichte von Anfang bis Ende erzählt. Taib. Dann in einer anderen Aya, Allah subhanahu wa ta'ala lobt. Was heißt er lobt? Er lobt nicht die Christen, sondern erklärt im Koran, dass die Christen besser sind als Juden. Okay? Ja? Und erklärt, dass wir Muslime, haben viel mehr gemeinsam mit den Christen als mit den Juden. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt das im Koran und sagt, und dass sie nicht hochnäsig sind. Okay? Die sind hochnäsig und arrogant. Aber die Christen nicht. Ja? Warum nicht? Warum kann man mit ihnen noch reden? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil es unter ihnen was gibt? Priester und Mönche. Ja? Ein Mönch, zum Beispiel ein Mönch, ist es verboten, Krieg zu führen. Okay? Allgemein im Christentum ist Krieg verboten. Das war nicht die Lehre von Jesus. Das versuchen alle Christen wenn Jesus sagt, wenn man dir eine knallt auf diese, gib ihm die andere, weißt du, Wange. Und Krieg ist nicht die Lösung. Und man muss das, Mashallah, Tabarakallah. Und auf der anderen Seite haben sie Waffenarsenal gegründet, den diese Welt zuvor noch nie gesehen hat. In wessen Händen sind diese Waffen? Bei den Christen, die Liebe predigen und Bomben auf Afghanistan und Irak werfen. Liebesbomben. Zum Beispiel Kreuzzüge sind das Gegenteil von Christentum. Und Christen schämen sich für Kreuzzüge. Aber das Problem ist, die haben erlaubt, wie das erste Mal, dass Juden ihre Religion zusammenschneiden. Sie haben erlaubt, dass in unserer Zeit die Juden ihre Religion komplett eingenommen haben. Subhanallah. Wer zum Beispiel sich mit Politik beschäftigt, okay, und liest zum Beispiel vom Ersten Weltkrieg bis jetzt, wird auch unter den Christen sehen, dass diese ganzen christlichen Jemaat, diese ganzen christlichen Jemaat und Richtungen, hinter ihnen stehen Juden, die versuchen, alle christlichen Religionen oder Sekten unter ihre Kontrolle zu bekommen. Mit den Amerikanern, die amerikanischen Christen sind in Wirklichkeit Juden. Weil die Juden tun mit ihnen, kontrollieren und machen, was sie wollen. Baptisten und diese ganzen Sekten und so weiter und so weiter. Okay? Dann, zum Beispiel die Orthodoxen. Okay? Die Orthodoxen. Nehmen wir mal die Serben. Jetzt in unserer Zeit sehen wir, wie die Juden im Hintergrund Serbien erobert haben. Langsam. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Sie haben es geschafft, Serben von allen Seiten zu, von Griechen weg, von Russen weg. Jetzt Europäische Union. Und Serben haben dafür alles getan. Sie haben alle ihre besten Leute haben sie geliefert. Wen? Denn Juden. Oder sag Europäische Union. Subhanallah. Sie haben sich praktisch angepasst. Wer steht hinter dieser ganzen Sache? Juden, zweifellos. Ich habe wirklich einen guten, also wer Jugo versteht, es gibt eine sehr gute, wie sagt man das, es ist ein Vortrag von einem Professor, ein Serbe, aber ein radikaler Serbe, macht einen Vortrag über die, wie heißen die? Maltesa. Maltesa, diese, ihr kennt ja die. Diese Orden. Genau, das sind, jetzt sind das, ihr kennt ja diese ganzen, diese Rettung. Aiwa. In Wirklichkeit sind das Kreuzritter. Kreuzritter mit Schwert und Feuer in Jerusalem. Wallah. Und die haben jetzt sehr, sehr starken, wie sagt man das, Einfluss auf Serbien. Und sehr viele dieser serbischen Politiker sind ihre Leute. Deswegen ändert sich die Politik in der Welt auf diese Art und Weise. Irgendwo im Hintergrund, wenn du genauer hinguckst, wirst du sehen, okay. Subhanallah, irgendwas ist. Poland, ist ein jüdischer Staat, hundertprozentig. Allahu Akbar. Ungarn, dieses schmutzige Land. Allahi, Katastrophe, wenn du einmal durchfährst, überall, wo du stehen bleibst, rast du mal, es stinkt bis zum geht nicht mehr. Ganz Ungarn. Nirgends auf der Welt habe ich gesehen, dass es so viele Insekten gibt. Allah, wenn du in Serbien ankommst, Scheibe, ganze Auto ist voller Insekten. Subhanallah. Ja, Rabbi, ja, Rabbi. Dieses verfluchte Volk. Haben wir noch Zeit? Wir haben keine Zeit, das zu lesen, was Ibn Kathir sagt, aber es ist sehr wichtig, Subhanallah. Auf jeden Fall merkt euch eine Sache. Sufyan ibn Uyayna radiallahu anhu sagt, man fasada min ulama'ina kana fihi shibhun min al-Yahud. Wer verdorben wird von unseren Gelehrten, Sufyan ibn Uyayna sagt, wer verdorben wird von unseren Gelehrten, von den muslimischen Gelehrten, er ähnelt den Juden auf diese Art und Weise. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا كَانَ فِيهِ شِبْهٌ مِنَ النَّصَارَى. Und der von unseren Ubad, Leute, die viele Ibadah machen, der verdorben wird, er ähnelt den Christen. Ja? Stimmt's? Genau ist es. So ist es, subhanallah. Ja? Allahu musta'an. Viele dieser Hojas, man könnte sagen, die sind wie Juden, a'udhu billah. Der ist nur auf dein Geld scharf. Er will deine Kohle. Aywa. Er will dein Geld. Zahl und er gibt dir Jannah. Aywa. Zahl nicht und er schmeißt dich raus. Allahu musta'an. Halas. Pani se završio, ali Allahu alem kad će završiti. Yes. Subhanak Allahumma wa bihamdika.